Kundgabe 5846. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.1.1954. Göttliche Offenbarung begründet in seiner Liebe. Ich bin die ewige Liebe selbst, die sich allen Geschöpfen zuneigt, die sich zu dem tiefst Gefallenen herniederbeugt, um es aufzuheben, die voller Erbarmen ist und stets nur beglücken will, die nichts verdammet auf ewig, die immer nur zur Rettung bereit ist und alles tut, was der Heilung und Linderung dienet, und die nie aufhören wird, sich selbst zu offenbaren. In meiner unendlichen Liebe allein findet ihr die Erklärung für alles, für die große Not, die auf der Menschheit lastet, für die ungewöhnlichen Geschehen jeder Art und für mein offensichtliches Wirken unter denen, die auf Erden meine Helfer sein wollen. Ich allein weiß es, was der ganzen Menschheit bevorsteht. Ich allein weiß es, welchem Los eine jede Seele entgegengeht. Und ich weiß auch, welche Seelen noch zu retten sind und in welcher Weise, durch welche Mittel ich noch jenen Seelen Hilfe bringen kann, bevor es zu spät ist. Und ich wende diese Mittel an, weil mich eine jede Seele erbarmt, die einem entsetzlichen Lose entgegengeht, weil ich sie liebe. Solange ihr Menschen um diese meine übergroße Liebe noch nicht wisset, könntet ihr auch nicht verstehen, dass ich jede Hand ergreife, die sich mir anbietet zur Mitarbeit. Ihr könntet es nicht verstehen, dass ich jeden guten Willen segne. Doch bedenket, dass ihr Menschen doch alle meine Geschöpfe seid, die ich zu meinen Kindern wandeln möchte, und dass die weite Entfernung von mir andere Arbeit erfordert, als die an denen geleistet zu werden braucht, die mir schon näher stehen, die an mich glauben und in diesem Glauben auch mit mir in Verbindung stehen. Doch glaubet ihr, dass ich die anderen fallen lasse, so noch die kleinste Aussicht besteht, sie zu retten aus der Tiefe? Diesen aber Licht zu bringen, den Weg zu erleuchten, ihre Blicke nach oben zu lenken, ist ein Werk, das nur mit besonderer Kraft ausgeführt werden kann. Denn die in die Tiefe hinabsteigen, müssen gut ausgerüstet sein. Sie müssen selbst viel Licht und Kraft besitzen und davon abgeben können, so es benötigt wird. Ich ringe mit meinem Gegner um eine jede Seele. Doch ich selbst kann jenen Seelen nicht entgegentreten, will ich sie nicht blenden mit meiner Lichtfülle. Und dennoch trete ich ihnen selbst entgegen im Wort, das ihnen dargeboten wird von mir ergebenen Dienern. Also muss ich selbst mich des Mundes jener bedienen. Ich muss mein Licht verhüllen mit einer menschlichen Form. Ich will durch jenen Zugang finden zu den mir noch Fernstehenden, die ohne Glauben dahin wandeln und die ich aufmerksam machen will auf mein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Verstehet es, dass gerade diese Menschen andere Hilfsmittel benötigen, um zum Glauben zu kommen, dass sie stärkeres Licht brauchen, weil es völlig finster ist um sie. Verstehet es, dass auch diese Kinder meiner Liebe sind, dass ich auch sie gewinnen will, dass mein Wort mit aller Kraft durchdringen muss, wenn sie beeindruckt werden sollen davon, dass ich selbst sie ansprechen muss, weil sie nicht darauf hören, so es ihnen in bisher gewohnter Weise geboten wird. Und ich werde keine Möglichkeit ungenützt lassen, auf die Menschen noch einzuwirken in der letzten Zeit, ohne jedoch ihren freien Willen anzutasten. Ich werde ungewöhnliche Gnadengaben austeilen, weil ungewöhnliche Finsternis über die Erde gebreitet ist und weil die Hölle alle ihre Kräfte freigelassen hat zum Wüten gegen mich, wird auch mein Lichtreich geöffnet sein zum Gegenwirken und auch alle unterstützen, die mir dienen und irrenden Seelen Hilfe bringen wollen. Amen.